guten Morgen. In einer Art von einkreisender Bewegung habe ich am vergangenen Mittwoch versucht, den Gegenstand unserer Vorlesung vorzustellen. Der Traum, klar. Aber wovon bitte soll unter dieser Überschrift jetzt eigentlich die Rede sein? Eine erste Antwort lautete von Theorien des Traums. Konkreter also von Texten, die mit einem mehr oder weniger theoretischen Anspruch das Traumphänomen zu erklären, zu beschreiben oder über es eine Form von allgemeinem Wissen herzustellen suchen. In diesem Sinne ist eine Art Theorie in der Tat in der Geschichte der europäischen Denksysteme, also eine Art von Theorie in der Geschichte der europäischen Denksysteme zu verzeichnen, oder Theorien lassen sich da finden, die ab und an das Thema Traum berühren, ansprechen oder irgendwie mit ihm arbeiten. Trotzdem ist das eher selten. Und eigentlich gibt es auch eine Art abnehmende der Tendenz, wenn wir die Philosophiegeschichte betrachten. Die Thematisierung des Traums wird also eher seltener. Denn, so könnte man sagen, viel Vernünftiges kann die Vernunft über den Traum eben nicht sagen oder auch viel vernünftige, vernunftphilosophisch überzeugende Erschließungsversuche in Sachen Traum scheinen nicht möglich. Der Traum ist damit eine Nebensache der Philosophiegeschichte, das kann man mit großer Klarheit sagen. Er ist ein vernachlässigtes Thema und er ist vielleicht auch diese Steigerung des Verdachts der Abseitigkeit, dass der Traum abseitig ist und auch liegen gelassen wird, hatte ich beim letzten Mal auch ein bisschen näher entfaltet. Er ist vielleicht nicht nur einfach sozusagen außen vor geblieben, sondern er ist auch ein der Geschichte der vernünftigen oder auf Vernunftanspruch erhebenden Denksysteme ein wenig unheimliches Thema. Er passt nicht ins Schema und er ist im Grunde mit den Mitteln der Vernunft auch ein schwer zu bewältigendes Phänomen. Kann man beweisen, dass alle unsere Vernunfterkenntnisse nicht am Ende plötzlich doch bloß geträumt sind? Oder dass sie nicht vielleicht nur für eine in diesem Moment bloß geträumte Welt gelten? Man kann es nicht beweisen. Noch die Wahrnehmungen, die uns unsere Vernunftaussagen empirisch zu beweisen scheinen, könnten ja als Wahrnehmungen wiederum geträumt sein. Das war das Argument des Sokrates im Gespräch mit seinem Schüler Theaetetos. Sie erinnern sich, beide waren sich einig. Im Grunde steht der Traum sozusagen als dauernde Provokation neben allen Vernunftbewegungen, die in der Theorie so möglich ist. Letztlich unterminiert er potenziell jede Idee eines vernünftigen Gegenbeweises, den man gegen das Geträumtsein von Wahrheiten, von Erkenntnissen, von Tatsachen ins Feld führen könnte. Ich kann so wenig mich meines eigenen Wachseins versichern, wie ich ausschließen kann, dass ich nicht doch die Realität, auf die ich mich beziehe, vielleicht nur geträumt habe. Dieses Grundargument gegen jede nicht-theologische Form der Letztgewissheit gehört auch zum Grundbestand der Philosophie. Und sie wird uns auch wieder begegnen, diese Denkfigur. Also wir haben das jetzt bei Platon mal angesehen, ich hatte auch Schopenhauer kurz erwähnt, aber etwa Descartes arbeitet auch mit einer Überlegung diesen Typs. Der Traum ist gleichwohl, gerade seit der Neuzeit, die diese Denkbewegung wiederholt, ein Statist auf der Bühne der Theorie. Die Frage, wie die Traumerfahrung eigentlich zu denken ist und welcher Stellenwert dem Träumen und dem Geträumten in der Welt zukommt, gehört, diese Metapher hatte ich beim letzten Mal auch schon verwendet, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nachtseite des Denkens. Genauer gesagt hat sie ihren Platz nicht eigentlich in der Theorie, sondern anderswo. Das ist ein zweiter Punkt. Wir haben diese randständige Positionierung des Traums in unserer wissenschaftlichen Tradition. Es gibt aber eine reiche Quellenlage in der überlieferten Geschichtenkultur, in den eher profanen Wissensbeständen, also in denen die eher dem Alltag und den Alltagspraktiken zugeordnet sind. Auch in der Heilkunde und natürlich in der Kunst und zumal seit dem Aufkommen einer bürgerlichen Lesekultur im Bereich der Kunst oder der Künste, insbesondere in der Literatur. In all diesen nicht wirklich theoriefähigen Feldern erscheint der Traum jenseits irgendwelcher letzter Wahrheitsfragen als eine wundersame Größe. Verlockend, bedrohlich, fantastisch, prophetisch, weise oder irre, grausig oder schön. Und das wird in vielfacher Weise variiert. Im Zuge der literarischen, also literarisch jetzt in einem sehr weiten Sinne, nicht nur die künstlerische Tradition, sondern im Zuge der schriftlichen Überlieferung Europas. Das Träumen scheint in diesem Bereich außerhalb der Theorie geradezu für die Fülle der Möglichkeiten, die das gänzlich Irrationale, das Fantastische, das Unwirkliche bietet, zu stehen. Und genau in diese Richtung, das war dann in der vergangenen Vorlesung mein zentraler Punkt gewesen, sollte die Philosophie dann auch ihre Untersuchung des Themas Traum wenden. Sie sollte nämlich den Blickwinkel ein wenig verschieben beziehungsweise ihre Fragestellung verlagern und erweitern. Nicht nur nach dem Traum selbst gilt es zu fragen oder nach Theorien über den Traum, Erklärungen etc., sondern nach der Differenz des Traums zu seinem anderen oder nach der Differenz, die der Traum schafft sozusagen. Wie steht es um die Unterscheidung zwischen Traum und Wirklichkeit, seinem anderen? Also der Wirklichkeit, die wir immer schon für selbstverständlich nehmen, wenn wir etwas als Traum bezeichnen und behandeln oder auch erleben. Gefragt werden muss also nicht nur nach dem Traum als solchen, sondern auch nach derjenigen Wirklichkeit, die mittels der Dimension des Traumes sich von einem Reich der Träume dann sozusagen rational absetzen lässt und dadurch eben im vollen Wortsinne vielleicht erst Wirklichkeit wird. Möglicherweise ist es ja so, dass erst dank der vom Wachbewusstsein erfolgreich selbst behaupteten Andersheit des Traumes so etwas wie das Wirkliche etabliert werden kann und sich dann auch als Wirklichkeit erweisen, behaupten, selbst wiederfinden und bestätigen kann. Diese These klingt etwas abenteuerlich und mir ist klar, dass sie uns eine einigermaßen schwindelerregende Perspektive zumutet. Unsere Wirklichkeitsgewissheit selbst bringt sie ja mit ins Wanken. Und wie sollen wir ohne eine in sich unverrückbare Dimension namens Wirklichkeit überhaupt denken? Ich würde das gerne versuchen, also zumindest diese Frage nach der Wirklichkeit in dieser Relation zum Traum oder nach der Frage nach dem Traum in Relation zur Wirklichkeit so zu untersuchen, dass wir über diese Unterscheidung nachdenken und auch beobachten, wie die Geschichte dieser Unterscheidung aussieht oder wie wir sie rekonstruieren können anhand der Quellen, die uns zugänglich sind. Ich hatte beim letzten Mal einen groben Fahrplan der Vorlesung vorgestellt, an dem Sie sehen konnten, wie die Philosophie an ein solches Perspektivenproblem, an einer Unterscheidung entlang arbeiten, wie sie an ein solches Perspektivenproblem herangeht, nämlich vergleichend. Wir werden uns also der Frage nach der Grenze von Traum und Wirklichkeit im Wege einer historischen Analyse, genauer einer Analyse historischer und daher uns ein Stück weit fremder Texte annähern. Wir werden fragen, wie war es denn früher um die Grenze von Traum und Wirklichkeit bestellt? Und mit dieser Suchfrage im Hinterkopf lassen sich dann so diese Strukturen, die uns allzu selbstverständlich sind, sozusagen im Kontrast etwas besser erschließen und durchdenken. Wie war es früher um die Grenze von Traum und Wirklichkeit bestellt? Mit dieser Suchfrage im Hinterkopf steigen wir heute dann auch gleich ein ins Material. Und zwar, ich hatte das auf der Tabelle beim letzten Mal, ich habe die jetzt nicht nochmal wieder, ich lege die nicht nochmal wieder auf, auch schon notiert gehabt. Wir beginnen sozusagen, also wenn man es jetzt in einer räumlichen Metapher fasst, maximal weit weg in der griechisch-römischen Antike. Die bis auf uns heute gekommenen Bruchstücke der Textwelt der griechischen Antike. Ich sage Bruchstücke, weil wir müssen uns immer klar sein, dass uns aus dieser Zeit nur einiges weniger überliefert ist und wahrscheinlich nahezu alles, was wir vorliegen haben, ist in irgendeiner Form textlich beschädigt oder besser sozusagen durch die Überlieferung rundgeschliffen, verändert. Diese griechischen Textbruchstücke also spiegeln ein, jedenfalls in Teilen für uns bei näherem Hinsehen, erstaunliches und wir würden vielleicht so grob sagen, ein erstaunlich unbefangenes Verhältnis zum Traum wider. Schon in der vorchristlichen Zeit wurden nämlich die Träume keineswegs ausschließlich als kultische oder religiös geheimnisvolle Sache wahrgenommen. Sie standen als recht irdische Angelegenheiten gleichsam offen da. Besondere Wahrheiten pflegen sich nicht unbedingt aus damaliger Perspektive privilegiert im Traum zu offenbaren. Vielmehr ist das Träumen, jedenfalls für die griechischen Intellektuellen, seinem Wesen nach durch und durch profan. Wir können sehen, dass in der frühen philosophischen Literatur der griechischen Antike die Träume auch als göttliche Zeichen erklärt wurden und bei Homer beispielsweise erscheint der Traum als ein regelrechtes Lebewesen, also ein fliegendes Lebewesen, ein Geschöpf, das Zeus zu den Menschen sozusagen hinkommandieren konnte. Dennoch kommt dem Traum in der Stofffülle der griechischen Antike in Sachen Vorsehung oder auch in der Frage der Botschaften im Hinblick aufs Zukünftige keine herausragende Rolle zu. Es gibt konkurrierende Figuren, Motive, die eigentlich eher sozusagen für das wirklich Wichtige bezogen auf die Zukunft zuständig sind. Schon in der griechischen Tragödie etwa kennen Sie oder ja, agiert an vielen Stellen die Figur des Sehers. Und auch auf andere Weise kann sich besonders tiefes, transzendentes Wissen vermitteln, etwa in der Technik des Orakels. Namentlich für den Typ der schicksalsverkündenden Prophezeiungen sind also eher andere Vermittlungsformen erforderlich aus antiker Perspektive als nun ausgerechnet bloß die Träume. Diese anderen Vermittlungsformen, eben beispielsweise das innere Sehen des Blinden oder das besondere Vermögen der geweihten Priesterin oder dergleichen. Wer also erwartet, in antiker Zeit hätte man Träume doch sicherlich immer als Botschaften der Götter verstanden, der wird durch die Textlage enttäuscht. Und das möchte ich jetzt, also nicht, dass die Textlage in dieser Hinsicht enttäuschend ist, sondern was wir stattdessen finden, möchte ich jetzt an zwei exemplarischen Kontexten näher zeigen. Die beiden eigentlich frühesten, längeren theoretischen Schriften über den Traum, die wir kennen, das wäre der erste der beiden Kontexte, zwei kleinere Schriften, die sind von einer geradezu kühlen, naturalistischen Deutlichkeit. Diese beiden theoretischen Schriften stammen von Aristoteles, also von etwa 350 vor Christus, ein bisschen später unter Umständen auch. Sie liegen uns ursprünglich ohne griechische Überschriften vor. Titel haben sie erst seit ihrer Übersetzung ins Lateinische. Sie heißen De Insomniis, über Träume, und De Divinatione per Somnum, über Weissagungen im Schlaf. Sehen wir uns diese beiden Texte näher an. Also über Träume und über Weissagungen im Schlaf. Aristoteles stellt, was dieses Thema Götterbotschaften oder dergleichen angeht, unmissverständlich klar, ich zitiere, im Allgemeinen, da auch einige andere Lebewesen träumen, sind Träume nicht von den Göttern gesandt worden und sie existieren auch nicht um dessen Willen. Dämonisch sind sie aber durchaus, denn die Natur ist dämonisch. nicht aber göttlich. Also ganz klare Grundaussage, um Natur geht es in Sachen Träume, nicht um Götter. In dem Text über Träume liefert Aristoteles selbst denn auch eine, wir würden vielleicht sagen, physiologische Erklärung für das Träumen. Er kreist zunächst ein die Frage, in welchem Seelenteil träumen wir eigentlich? Wo findet das statt? Also lokalisierend geht er aus von unterschiedlichen Teilen der Seele. Welcher ist es denn nun, der fürs Träumen zuständig ist? Aristoteles scheidet die Möglichkeit aus, dass wir Träume denken oder irgendwas in dieser Art. Träume resultieren für ihn vielmehr aus der Affektion des wahrnehmenden Seelenteils und eben nicht des meinenden oder des überlegenden oder irgendwie denkenden Seelenteils. Die Träume kommen also im Grunde direkt aus unseren Sinnen. Sie sind eine Sinnesvorstellung. Allerdings funktionieren sie doch in einer anderen Weise, als wenn wir gerade aktuell tatsächlich etwas wahrnehmen. Die Träume entstehen nämlich gleichsam als Nachbild oder Nacheindruck. Denn, so über Träume, Sinneseindrücke, die wir so haben, direkte Sinneseindrücke im Wachen, affizieren unsere Wahrnehmungsorgane grundsätzlich länger als der aktuelle Sinneseindruck eigentlich dauert. Also es gibt so eine Art Nachwirken, ganz normal, in jedem Sinneseindruck, den wir haben. Dass dies keine mystische Spekulation sei, sondern etwas, was man selbst an vielen Stellen auch überprüfen und spüren kann, macht Aristoteles dann selbst an einem Beispiel deutlich. Schließen wir nämlich etwa nach dem Blick in die Sonne die Augen, so bleibt ein inneres Bild, auch so ein Kreisbild. Es verblasst nur langsam und man kann dieses Nachbild während des Verblassens sogar noch beobachten, wie es sich verändert. Das schon nicht mehr wahrgenommene Vorstellungsbild wechselt beispielsweise die Farbe. Das kann man so im Selbstversuch testen, dazu lädt Aristoteles auch ein. Eine Erscheinung diesen Typs ist auch der Traum. Ein Nacheindruck also. Wir haben einerseits Sinneswahrnehmung, direkte Sinneswahrnehmung, wir werden affiziert, aber diese Affektion löst andererseits eine innere Dynamik aus, die sich nicht in der sofort gegebenen Wahrnehmungsvorstellung, die wir haben, erschöpft. Für diese innere Dynamik und wie die genauer aussieht, hat Aristoteles dann eine Art wirbelphysiologischer Erklärung. Also im Grunde haben wir so eine Art Physik, die den Hintergrund dieser Traum-Nachbildentstehung erklärt. Also in aller Vorsicht eine Art Physik. Wenn man sagt, Physis heißt der Körper. Die Sinneseindrücke, also schon die ganz normalen Sinneseindrücke, affizieren uns nach Aristoteles durch die Luft. Und zwar in Gestalt von feinen Schwingungen, die im Wachen durch die ganz normale Wahrnehmungsaffektion erzeugten Schwingungen bleiben dann weiter im Körper noch so als Nacheindruck vorhanden und sie zirkulieren in unseren inneren Flüssigkeiten. Also in unsere inneren Flüssigkeiten werden quasi in kleine Schwingungsvibrationen versetzt durch die Luft stattfindende Affektion der Eindrücke. Und die Schwingungen zirkulieren in unseren Flüssigkeiten und sie tauchen dann in inneren Verwirbelungen, die wir haben, wieder auf und ergeben auf diese Weise den Traum. Das mit dem Auftauchen, wie das genauer funktioniert, präzisiert Aristoteles noch. Diese kleinen inneren Wirbel sind eigentlich permanent vorhanden, aber wir spüren sie im Wachen nicht. Da nämlich diese Nacheindrücke, diese kleinen Wirbel viel schwächer sind als die Aktualeindrücke, die wir haben, die direkt aus der Wahrnehmung kommen. Und wenn wir wach sind, haben wir ja ständig aktuelle Eindrücke, die sind ständig vorhanden und die überlagern sozusagen diese kleinen Nachschwingungen tagsüber, sodass wir sie erst bemerken können, wenn wir keine Aktualeindrücke mehr haben, also im Schlaf. Ich zitiere, Denn tagsüber werden sie, diese kleinen Schwingungen, durch die Aktivitäten der Sinne und der Vernunft verdrängt und unsichtbar gemacht, wie ein kleineres Feuer neben einem großen und wie schwache Schmerzen und Lüste neben starken. Wenn diese aber aufgehört haben, kommen auch die kleinen zur Oberfläche. Nachts werden diese Bewegungen infolge der Untätigkeit der einzelnen Sinne und ihres Unvermögens zur Aktivität, weil der Rückfluss der Wärme von den äußeren Körperteilen zu den inneren vor sich geht, nach unten zum Prinzip der Wahrnehmung geführt und erscheinen, wenn die Verwirrung zur Ruhe kommt. Also es gibt auch noch eine Erklärung für die sozusagen die Flussrichtung dieser inneren innerlich transportierten Wirbel. Das hat was mit Kälte und Wärme der unterschiedlichen Körperteile zu tun. Und Sie sehen, wie Traum und Wahrnehmung in diesem Wirbelmodell durchaus eng zusammenhängen. Sie sind primär ihrer Intensität nach unterschieden. Kleines Feuer, großes Feuer. Und als physische Begleiterscheinung des Wahrnehmens ist der Zustand des Träumens, also als etwas, das wir dann überhaupt wahrnehmen, als Träumen, die logische Folge eigentlich der Tatsache des Schlafs. Nämlich das Ausschalten der äußeren Wahrnehmung bringt uns dann sozusagen diese zweite Ebene der inneren kleinen Erregungen, die eigentlich zur ganz normalen Wahrnehmung gehört. Durch den Umstand des Schlafs, der nicht nur ein Umstand ist, sondern eigentlich als Ausschaltung der Wahrnehmung eben die Ursache des Träumens, sind Traum und Wahrnehmung also einerseits ganz eng verwandt. Andererseits sind sie auch erkennbar zweierlei. Wie unterscheidet man nämlich beides? Verwechselt man Traum und Wahrnehmung, dann heißt das aus aristotelischer Perspektive, man muss irgendwie Schlafen und Wachen verwechselt haben. Man muss sich sozusagen getäuscht haben über die Praxis, in der man sich gerade befindet. Also wenn man das Schlafen und das Wachsein mal sozusagen in praktischen Kategorien definiert. Das kann passieren, nach Aristoteles. Aber wenn das passiert, hat das weniger mit einer mentalen Täuschung zu tun, dass wir sozusagen irgendwie Kriterien falsch anwenden. Es hat eher mit einer physiologischen Täuschung zu tun. Wir sind sozusagen gerade im falschen Register über das, was wir physisch tun, wenn wir uns zwischen Träumen oder Nicht-Träumen irren. Es können solche Täuschungen vorkommen, das räumt Aristoteles ein, aber er misst dem eigentlich keine besondere Wichtigkeit bei. Die Unterscheidung von Traum und Wahrnehmung ist also nicht völlig sicher, aber dass das nicht so ganz sicher ist, hat keinerlei grundsätzliche Bedeutung. Denn, auch das sagt er ausdrücklich, es gibt ja auch in der Wahrnehmung ab und zu Täuschungen. Trotzdem funktioniert sie im Großen und Ganzen sehr zuverlässig. Solche Wahrnehmungstäuschungen zählt Aristoteles einiges, da zählt er einiges auf. Beispielsweise durch die räumliche Entfernung von Objekten erscheinen uns diese kleiner, als sie wirklich sind. Wir sehen die Sonne fälschlicherweise als Scheibe oder als Ball. Oder anderer Typ von Wahrnehmungstäuschung, wenn wir dicht unter dem Auge an den Augapfel drücken, dann können wir Doppelbilder erzeugen. Ebenfalls Wahrnehmungstäuschung. Trotzdem ist unsere Wahrnehmung verlässlich und auf ähnliche Weise können wir in der Regel verlässlich unterscheiden, ob wir jetzt gerade schlafen oder ob wir wach sind. Fassen wir Aristoteles wirbelphysiologische Erklärung dafür, dass wir überhaupt träumen, zusammen. So erscheint der Traum also als ein gesondertes, aber im Ganzen ein durch und durch normales Phänomen. Er ist eine der vielen zum normal funktionierenden Körper gehörenden Formen von Vorstellung, die man eben haben kann. Und zwar diese vielen Vorstellungen, die man haben kann, ohne dass sie direkt Wahrnehmungen sind. Am Ende von Überträume setzt Aristoteles noch einige Beispiele hinzu von anderen Vorstellungen, die wir auch haben, die keine Wahrnehmungen sind, die aber auch keine Träume sind. Erinnern wir uns etwa, wenn wir uns ganz genau erinnern, was passiert, wenn wir einschlafen oder aufwachen, dann merken wir, es gibt auch in dieser Übergangsphase bereits vor dem eigentlichen Einschlafen schon Bilder, Erscheinungen, die ebenfalls aus diesen nachträglichen Bewegungen von Wahrnehmung stammen, der Wahrnehmungsorgane stammen, aber noch nicht in dem Sinne Träume sind. Wir schlafen dann noch nicht, wir sind eigentlich noch in so einem Zwischenzustand. Zumal jüngeren Leuten, so Aristoteles, erscheinen, auch wenn sie im Dunkeln die Augen weit aufsperren, viele sich bewegende Bilder, sodass sie häufig aus Angst das Haupt bedecken. Also auch so nachts einfach, man hat allerlei Vorstellungen, die nicht wirklich Wahrnehmungen sind, aber auch nicht Träume. Dergleichen gehört aber eben, wie auch die Wahrnehmungstäuschung verschiedenen Typs oder die Vorstellung, die man hat, wenn man krank ist, erwähnt er auch als eigene Sorte, zur ganz normalen Funktionsweise der Seele hinzu und lässt sich auch in ein Kontinuum von Erklärung mit der Erklärung für unsere Wahrnehmungsfunktionen hineinbringen. Also wir haben diese Aktualeindrücke mit ihren starken Reizen, Schwingungen und sozusagen die schwache und die kleine Physik dieser unterschiedlichen Form von Nachbildern. Halten wir das für Aristoteles offenbar zentrale Kriterium fest. Letztlich unterscheidet sich der Traum von den möglichen anderen solcher nicht aktuell wahrgenommenen Erscheinungen dadurch, dass er im Schlaf stattfindet. Was wir im Schlaf wahrnehmen, ist nahezu immer ein Traum. Also es wird letztlich an die Praktik des Schlafens gebunden. Wobei letztlich es sogar vorkommen kann, dass wir hin und wieder im Schlaf auch echte Wahrnehmungen haben. Auch das fügt Aristoteles dann noch an, mit Beispielen, also Dinge, die uns wecken im Schlaf, und also haben wir sie auch wahrgenommen, äußere Reize. Trotzdem ist sein Ansatz klar. Das, was wir Träumen nennen, umfasst gleichsam alle nicht wahrgenommenen, sondern nur als nachträgliche Wirbel noch vorhandenen kleineren Vorstellungsbewegungen während des Schlafs. Im Ganzen eine einfache und auch widerspruchsfreie physiologische Erklärung. Aristoteles beschäftigt sich in seiner zweiten Schrift nun auch mit dem Problem der Weissagung im Schlaf. Was ich bis jetzt berichtet habe, ist ja also eine reine sozusagen Erklärungstheorie gewesen, also eine Auskunft auf die Frage, warum träumen wir uns nicht vielmehr nicht? Wie funktioniert das? Das Weissagungsthema wird in der zweiten Schrift behandelt. Eine religiöse oder sonst die metaphysische Erklärung für Träume, die den Charakter von Vorzeichen haben, lehnt Aristoteles erneut rigoros ab. Nicht zuletzt, ich hatte das schon zitiert, mit dem Grundgedanken, die Götter würden niemals wahllos an die unbeachtlichsten Menschen bedeutsame Vorzeichenträume schicken. Kämen die Träume von den Göttern, hätte ganz sicher nicht jeder Träume, sondern nur die Besten unter den Menschen würden sozusagen durch Träume geehrt. Typisch griechisches Argument. Göttliche Zeichen oder Zukunftshinweise geben die Träume also nicht. Sie sind Natur, wie Sie sich erinnern. Auch wenn die Träume aber in dieser Hinsicht etwas durch und durch also Profanes sind, im Hinblick auf ihre Entstehung, sind doch auch für Aristoteles die konkreten Traumvorstellungen, die wir haben, der Beachtung wert. Ich habe jetzt bewusst gesagt Traumvorstellungen. Interessant ist, Aristoteles spricht nicht, wie wir das wahrscheinlich tun würden, von Trauminhalten. Also er unterscheidet nicht Form und Inhalt so streng, wie wir das vielleicht tun würden. Die Traumvorstellungen sozusagen als Ganzes in ihrer potenziellen Bedeutsamkeit gilt es zu betrachten, und je nachdem, wie die aussehen, können die durchaus interessant sein. Bestimmte Traumvorstellungen können nämlich, so Aristoteles, zum Beispiel körperliche Reaktionen verursachen. Und sie sind in gewisser Weise so etwas wie Zeichen. Wenngleich, denn Wahrnehmungen sind sie ja nicht, sind sie dann, wenn sie Zeichen sind, Zeichen, Zitat, von Dingen, welche nicht stattgefunden haben. Was den Zeichencharakter der Träume angeht, ist Aristoteles also erneut ganz nüchtern. Wenn man so will, sehr einfach oder sehr klar in seinen Überlegungen. Träume sind nicht per se bedeutsame Zeichen, also Zeichen von etwas, aber sie sind Zeichen in dem Sinn, dass sie sozusagen leere Zeichen sein können. Zeichen, die sich auf Nicht-Stattfindendes beziehen. Nicht-Stattfindendes aller Art. Also ich sehe im Traum einen attraktiven, verlockenden Körper. Das macht sozusagen unter Umständen auch was mit mir physisch, wenn ich träume. Aber das, was ich da sehe, also diese Traumvorstellung ist Zeichen für etwas nicht vorhandenes, für etwas, also es ist etwas nur vorgestellt. Es gibt nun Träume, die eine besondere Sorte des Nicht-Stattfindenden, nämlich Zukünftiges, zeigen. Aber auch dieses ist dann, so Aristoteles, nicht irgendwie etwas Besonderes oder Nobles. Im Gegenteil. Dieses Zeigen auch von Zukünftigen, das geschieht erwartungsgemäß so, Zitat, dass es die gewöhnlichen Leute sind, die die Zukunft voraussehen. Denn das Denkvermögen derartiger Leute ist nicht zum Nachdenken geneigt, sondern gleichsam verlassen und aller Dinge leer. Und wenn es bewegt wird, lässt es sich vom Bewegenden mitführen. Zitat Ende. Auch hier sehen Sie wieder diese Logik des Bewegtwerdens, des Affiziertwerdens von außen und die Logik der Überlagerung des Schwächeren durch das Stärkere am Werk. Wenn das Denkvermögen, im Falle des Gebildeten ist es das Denken, das sich auf Zukunft richtet, wenn das Denkvermögen vergleichsweise leer ist, wie es eben bei Leuten, die nicht so viel denken, der Fall ist, dann wird es, so Aristoteles, eben leichter bewegt, dann dringen die kleinen unwillkürlichen Voreindrücke eben sozusagen ungefiltert hervor, werden nicht überlagert von irgendwelchen Gedanken, die der Mensch bereits in sich hat. Es gibt also sozusagen unter den vielen Schwingungen, die innen drin ankommen können, auch sozusagen Vorschwingungen des noch nicht stattgefundenen, die an der Stelle, wo jetzt nichts anderes diese Eindrücke überlagert, gespürt werden können. Verlässliche Zukunftsvoraussagen hält Aristoteles gleichwohl für unmöglich. Denn Träume sind nicht per se frei von Zukünftigen, das in den Träumen sozusagen repräsentiert ist, aber Träume sind unklar. Deutungsversuche sind daher möglich, aber sie lösen das Grundproblem einer fehlenden Verlässlichkeit der Träume nicht. Das ist also die aristotelische Grundaussage, Traumdeutung hat wenig Sinn. Interessant für uns ist die aber, dass er es nicht damit begründet, dass Träume per se nie Zukünftiges zeigen, sondern er begründet es damit, dass die Träume einfach zu unklar sind. Sie zeigen allerlei und sie zeigen auch Zukünftiges und wir können es eben nicht auseinandersortieren. Etwas anderes kommt allerdings in der Tat vor nach Aristoteles. Es kann nämlich sein, dass man nochmal einen anderen Typ von Nicht-Stattfindendem im Traum sieht, also nicht aktuell für mich selber wahrnehmbar Stattfindenden. Es kann sein, dass man ein Geschehen, das rund um eine Person, die in ganz weiter Entfernung ist, gerade stattfindet, im Traum erlebt. Ich kann also träumen von etwas, was jemand anders gerade widerfährt. Oder vielleicht auch zukünftig widerfahren wird, aber eben vor allem gerade jetzt. Dass dies geschieht, setzt allerdings voraus, dass man dieser Person, um die es da geht, sehr nahe steht. An sich haben wir die gemeinschaftliche Welt, die wir mit den anderen teilen, im Wachen und im Schlafen scheint jeder seine eigene zu haben. Gleichwohl, so Aristoteles, wessen Bewegungen man sehr gut kennt, dessen Bewegungen teilen sich der Seele noch über die größten Entfernungen hinweg mit. Wir spüren also wieder nachts im Schlaf, wenn ich aktuelle Wahrnehmungen, all diese feinen Schwingungen überlagern, die unsere Seele aufnehmen und wahrnehmen, spüren kann. Wir spüren also im Traum die Bewegungen, die uns sozusagen von ihrer Signatur her besonders vertraut sind, auch noch über größere Entfernungen hinweg. Über diese bemerkenswerte Überzeugung des Aristoteles, die sicher ein Stück weit auch eine im 4. Jahrhundert vor Christus allgemein geteilte Gewissheit enthält, dieser sozusagen Fernnähe von Körpern, die sich sehr vertraut sind, würde es sich lohnen, länger nachzudenken. Denn diese Überzeugung verweist auf die große Bedeutung, die die liebende Vertrautheit mit jemand anderem im griechischen Kosmos hatte. Gleichsam physisch ist man sich sozusagen noch nah genug, um die feinen Schwingungen, die ausgelöst werden durch den anderen, in der Stille der Nacht, im Traum, über Entfernung hinweg zu spüren. Sogar also, wenn die räumliche Distanz wirklich groß ist. Diesen Sonderfall behandelt Aristoteles, aber bezogen auf die Zukunftsfrage hält er es für illusorisch, in größere, sozusagen Deutungsanstrengungen oder auch in irgendeine Form von Diskussion über Kriterien oder dergleichen einzutreten. Aristoteles, das haben wir nun ausführlich studiert, konstatiert also nüchtern die physiologische und sozusagen schwingungsphysikalische Grundbeschaffenheit und auch Grundbedeutung des Traums für unser Leben. Er ist Effekt bestimmter innerer Wirbeleffekte, die im Schlaf zu spüren sind, wenn uns nicht die Wahrnehmungen gefangen halten, die wir aktuell im Wachzustand in der Regel als die dominanten Eindrücke empfinden und auch nur registrieren. Darüber hinaus eignet dem Traum, neben der Tatsache, dass er einen bestimmten physischen Zustand anzeigen kann, diese beschriebene, im Prinzip mehr oder weniger leere Zeichenqualität. Leerlaufende Zeichen sind das, die wir da im Schlaf vor uns haben. Reste der gemeinhin viel stärkeren Eindrücke vom Tage. Oder auch diese feinen Signale, die was mit großer Vertrautheit zu tun haben. Dies und nichts anderes haben wir vor uns. Und über diese allgemeine Tatsache, dass es sozusagen jeweils verursachte Vorstellungen sind, sind die Träume im Ganzen wenig aussagekräftig. In Darstellungen, die man lesen kann über die aristotelische Theorie, klingt dieser Ansatz oder wird oft ein bisschen zu sehr so referiert, als gehörte das Träumen aus der Sicht des griechischen Denkens oder jedenfalls aus aristotelischer Sicht dann doch einfach beiseite geschoben sozusagen. Da steckt keine prophetische Qualität drin, also sind die Träume relativ profan und auch unwichtig, eben weil es sich sozusagen nur um eine Körpererfahrung handelt. Ich betone deswegen gegen solche Lesarten ausdrücklich, so verhält es sich nicht. Denn gerade, dass es sich bei den Traumphänomenen um ein leibliches Phänomen handelt, um ein Element des direkten Leiblichen in der Weltseins, das heißt aus antiker Perspektive, dass man es sehr ernst nehmen muss. Es ist deswegen nicht per se unwichtig, weil es nicht diese transzendenten oder metaphysischen Qualitäten hat. Aus antiker Sicht ist der Körper nicht bloß ein Körper, sondern er ist auf gewisser Weise das Medium von Kultur schlechthin. Der Körper ist das Sinnfeld überhaupt und er ist auch das exemplarische, Gravitationszentrum, also der Punkt, auf den man sich erfahrungspraktisch und theoretisch bezieht, für Haushaltsfragen beispielsweise aller Art, für Fragen der Lebensführung, für Fragen der Politik auch. Also Themen wie Gesundheit, Wohlstand, Herrschaft und so weiter werden immer in Korrespondenz zum Körper thematisiert in der griechischen Hemisphäre und er ist in gewisser Weise Urbild für die Ethik, für die Liebe, die Politik und die Wahrheitsfindung. Also die aristotelische Absage an die prophetische Qualität des Traums und das Bestehen darauf, dass es sich um sozusagen ein wirbelphysiologisches oder schwingungsphysikalisches Phänomen handelt, ist keine Abwertung. Es holt den Traum auf bestimmte Weise in die Welt und in die praktischen Relevanzsphären hinein, aber damit ist er keine Nebensache oder ganz unwichtig. Tatsächlich hat man daher auch jenseits der Theorie, und damit gehe ich jetzt über zu dem zweiten Kontext, den ich Ihnen heute vorstellen wollte, auch jenseits der Theorie den Träumen in der griechischen und später auch in der römischen Antike sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und zwar nicht nur auf die Art und Weise, wie jetzt Aristoteles gearbeitet hat. Sie haben es gemerkt, sowohl diese Schrift über die Traumentstehung als auch die Diskussion über diesen Zeichencharakter der Träume, die Aristoteles vorträgt, ist relativ philosophisch. Also im Grunde sind es Was-ist-Fragen, die Aristoteles diskutiert. Es gibt jenseits dieser sehr, sagen wir mal, in unserem Sinne philosophischen Thematisierungsebene auch eine Fülle von stärker aufs Praktische, auf die Umgangsweise gerichteten Texten. Diese Aufmerksamkeit, die dem Träumen gewidmet wurde, wurde übrigens in genau demselben Maße, und das passt auch zu der aristotelischen Erklärung, Sie erinnern sich, die Differenz zwischen Traum und Wachen ist letztlich eine Frage danach, ob wir schlafen oder nicht. Dieselbe Aufmerksamkeit finden wir auch für Fragen des Schlafs, also sozusagen die Kulturtechnik des Schlafens und die Frage nach den Träumen hingen eng zusammen. Das hat der beim letzten Mal schon erwähnte Nachtforscher Walter Seiter so formuliert. Ich zitiere ihn kurz, weil es jetzt ein etwas allgemeiner Satz, aber so ganz sprechend. In der griechisch-römischen Antike wurde der Schlaf diskursiv äußerst ernst genommen, auf verschiedenen Diskursebenen. In den Mythen, diese sind die narrative Sprachpraktik der Religion, in der Dichtung, die häufig an den Mythen weiterarbeitet, in der Wissenschaft und in der Medizin. Dieses alles geschah wohlgemerkt nicht obwohl, sondern weil man so etwas wie dem Schlaf und auch wie das Träumen als eine leiblich gegenwärtige Sache betrachtete und damit als Teil, als relevanten Teil des lebendigen Alltags und als sozusagen Wissenswertes kultivierte. Wir können uns das tatsächlich sozusagen ganz handfest als ganz normale Alltagsaufgabe vorstellen, wo man sich um den Körper zu kümmern hat, um die Bedürfnisse, Freuden und Leiden des Körpers und das, was am Körper an Zeichen zu finden ist, da ist auch der Umgang mit den Träumen angezeigt. Die Frage nach den Träumen, nach dem Schlafen etc. ist also eine Frage, die gleichsam die Körperpflege und die eigene Lebenseinstellung, Lebenskultur betraf. Tatsächlich, da kann man das auch noch etwas anspruchsvoller formulieren, man kann sagen, die Analyse der eigenen Träume, also wenn ich sage Aufmerksamkeit und Kultivierung, heißt das, die Träume sich merken, auf die Träume achten morgens, sie aufschreiben, sie erzählen, sie diskutieren und so weiter. In diesem Sinne, die Analyse der eigenen Träume gehörte in der Antike zu den Existenztechniken. Das ist ein Ausdruck von Michel Foucault. Nicht nur die Traumpflege, die Aufmerksamkeit auf das, was ich träume, sondern auch eine gewisse Form der Traumdeutung war daher weit verbreitet. Und zwar, das ist entscheidend, eben nicht im Sinne eines Aberglaubens oder einer irgendwie spirituellen, meditativen Angelegenheit, sondern unter technisch-praktischen Vorzeichen. Denn die Bilder des Schlafes oder zumindest einige von ihnen galten als Realitätszeichen oder Botschaft von Künftigen. Sie zu entziffern war von hohem Wert und ein verständiges Leben konnte dieser Aufgabe nicht entraten. In den Bemerkungen des Aristoteles war diese Seite, also durchaus Träume deuten, eher unklar geblieben, beziehungsweise Aristoteles hatte das eigentlich als irgendwie fruchtlose Anstrengung deklariert, also woraus man schon schließen kann, es war üblich. Er hat nur selbst den Sinn solcher Anstrengungen ausdrücklich angezweifelt. die Träume auf Zukunftsvoraussagen im Sinne von Wissbarem auszudeuten. An genau diesem Punkt vertritt Aristoteles aber möglicherweise eine etwas untypische oder sagen wir eine sehr intellektuelle Position. Unter vielen anderen Gebildeten, wie ebenso unter den weniger Gebildeten, war ansonsten hingegen die Praktik, Traumzeichen zu registrieren und sie im Hinblick auf die eigene gegenwärtige Verfassung sowie auf das möglicherweise Kommende durchaus üblich. Also diese auszulegen, durchaus üblich. Es war auch üblich, Träume auslegen zu lassen. Es gab also den Beruf des Traumdeuters. Und es war ein, je nachdem, mehr oder weniger privilegierter Beruf. Es ist also dokumentiert, dass beispielsweise bei Feldzügen zumeist auch ein Traumdeuter dabei war. Also auch in der Politikberatung und in der Militärlogistik sozusagen waren Traumdeuter auch ein Instrument, dessen man sich bediente. Wichtig für das Handwerk der Traumdeutung, ich sage jetzt bewusst Handwerk, um diesen Charakter der praktischen Handreichung zu betonen, war erneut nicht die göttliche Inspiration, sondern vor allem Erfahrungswissen. Und zwar ein bestimmter Typ von Erfahrungswissen. Die möglichst vollständige Kenntnis, nämlich der ungeheuren Fülle der Umstände und Bezüge, die sich in Träumen gezeigt finden können. Diese möglichst vollständige Kenntnis zu haben, befähigte den Traumdeuter dann zur Ausübung seines Berufs. Schon vor der Zeit der hellenischen Stadtstaaten legten in Zweistromland und in Afrika Traumdeuter schriftliche Lexika an. Also wir dürfen annehmen, dass dieser Beruf des Traumdeuters sehr, sehr alt ist. Und dass auch entsprechende auf vollständige Kenntnis angelegte Verzeichnisse schon länger existiert haben wahrscheinlich, als unsere schriftliche Überlieferung uns das beweist. Wir haben auch etwa auf assyrischen Tontafeln und auf ägyptischen Papyri solche Nachschlagewerke, nicht nur Traumverzeichnisse, die also Träume, die jemand hatte, verzeichnen, sondern auch Deutungsrichtlinien finden sich in solchen Dokumenten. Bei den Griechen können wir annehmen, dass regelrechte Traumbücher eine verbreitete Literaturgattung waren. Ein Athener namens Antiphon wird als erster Verfasser eines großen Traumbuches genannt. Ob es sich dabei übrigens um den gleichnamigen Sophisten handelt, vielleicht haben Sie den Namen Antiphon schon mal gehört, ist umstritten und jedenfalls ist dieses Traumbuch des Antiphon nicht überliefert. Überliefert ist aber ein anderes Traumbuch und von dem soll jetzt die Rede sein, das Traumbuch des Artemidoros von Daldis aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Oneirokritikon heißt das. Schreibt das mal auf, Artemidoros. Zweites Jahrhundert nach Christus. Also schon ein kleiner Zeitsprung, gemessen an Aristoteles. Betrachten wir dieses Werk jetzt auch noch mal etwas eingehender. An dem Punkt Deutbarkeit sehen Sie die Textschicht, für die Artemidoros steht, also diese Traumbücher, die man praktisch im Alltag einsetzte, ist eine andere als diese intellektuellen Perspektive bezogen auf die Deutung, die Aristoteles einnimmt. Was die Frage der Traumentstehung angeht, würde ich vermuten, dass die beiden nicht so schrecklich weit auseinanderliegen, aber die Traumentstehung ist eigentlich auch nicht Artemidoros Thema. Dieses Traumbuch des Artemidor ist aus verschiedenen Gründen für unser Thema interessant. Zunächst liefert es, anders als Aristoteles, eine sehr detaillierte Phänomenologie, also eine Bestandsaufnahme des Traumphänomens selbst. Und zwar bereits unter dem Gesichtspunkt der Verwendbarkeit von Träumen für die Deutung. Dann sagt er auch noch einiges über die Methodik des Deutens und das ist ebenfalls für uns interessant. Beginnen wir aber mit der Einteilung. Artemidor gibt keine physiologische Erklärung dafür, wie Träume im Körper entstehen. Wie gesagt, Es ist kompatibel mit der aristotelischen Theorie, kann auch sein, dass er eine etwas andere Vorstellung hatte, ist aber irrelevant. Was ihn interessiert ist, was gibt es denn für Träume? Und er unterscheidet Traumarten, Traumsorten. Und zwar unterscheidet er mehrere Gruppen. Zum einen als erstes die Enhypnia. Das sind diejenigen Träume, die gegenwärtige Zustände anzeigen. Körperliche Zustände sind das meistens oder auch Affekte. Sie erinnern sich, das gab es auch schon bei Aristoteles, der Traum korrespondiert mit einem Körperzustand, den ich habe. Artemidor schreibt dazu als Beispiel, Zitat, so träumt zum Beispiel der Liebhaber zwangsläufig von einem Zusammensein mit seinem Lieblingsknaben. Der vor Angst Geplagte träumt vom Gegenstand seiner Angst. Der Hungrige wieder vom Essen. Der Durstige vom Trinken. Und einer, der sich den Magen überladen hat, vom Erbrechen oder Ersticken. Dem Enhypnion, also diesem Traum, der mehr oder weniger eine Art aktuellen Körperreflex darstellt, steht ein zweiter Typ Träume gegenüber, das Oneiros, das regelrechte Traumgesicht. Dieses bezieht sich nach Artemidor erstens auf die Zukunft, was ja bei diesem Zustandstraum, bei diesem Enhypnion nicht der Fall ist, das ist sozusagen in Echtzeit einfach ein Reflex auf das, was in meinem Körper passiert. Also, die Oneiroi beziehen sich auf die Zukunft. Und zweitens bildet das Traumgesicht einen Handlungsanreiz für uns, der bis ins Wachen hineinreicht. Ganz im Gegensatz zu den Enhypnia, die mit dem Schlaf verschwinden und auf das Handeln keinerlei Auswirkungen haben. Artemidor wörtlich, ich zitiere, das Traumgesicht wirkt als Schlaferleben in der Weise, dass es die Aufmerksamkeit des Träumenden auf die Vorhersage der Zukunft lenkt. Nach dem Schlaf aber erweckt und erregt es seine naturgemäß die Seele, indem es zum aktiven Handeln antreibt. Und deshalb wurde ihm auch von Anfang an dieser Name gegeben, oder weil man es von den Bestandteilen On und Eirein, das so viel wie Legein, also sagen, sprechen bedeutet, ableitet. Heißt es doch bei dem Dichter, dies verkündige ich untrüglich. Also, diese Oneiroi sind einerseits, haben die einen klaren Vorhersagecharakter und andererseits sind sie sprechend. Sie sind so sprechend, dass sie einen Handlungsimpuls auch im Wachsein nach sich ziehen. Artemidor unterscheidet unter den Oneiroi, also unter diesen zukunftsenthüllenden Träumen, dann nochmal zwei weitere Formen. Einerseits die sogenannten theorematischen und andererseits die allegorischen. Ich zitiere nochmal. Er definiert das jetzt sauber. Theorematisch heißen diejenigen, welche ihrem Erscheinungsbild vollständig entsprechen. So träumet zum Beispiel jemand, er erleide Schiffbruch und tatsächlich, geriet er in diese schlimme Lage. Ein anderer wiederum träumte, er sei von einem Mann, mit dem er für den folgenden Tag eine Jagdpartie verabredet hatte, verwundet worden. Tatsächlich wurde er bei diesem Zusammentreffen von jenem an der Schulter verletzt. Also die theorematischen Träume zeigen genau das, was passieren wird. Nun die zweite Gruppe, Untergruppe dieser Oneiroi. Allegorisch sind diejenigen Traumgesichte, die ein Ding durch ein anderes anzeigen, wobei die Seele auf natürliche Weise in ihnen mit verhüllten Anspielungen spricht. Zitat Ende. Also die allegorischen Träume zeigen etwas, aber das Gezeigte ist sozusagen verhüllt in dem, was man sieht. Es ist eine Anspielung, die die Seele vornimmt. Neben diesen beiden Arten also den Enhypia und den Oneroi, mit den beiden Unterfällen der Oneroi, den theorematischen und den allegorischen, gibt es noch weitere Unterklassen. Es gibt noch Phantasmata, das sind unnatürliche Erscheinungen nach Artemidor, etwa der Albtraum. Und dann gibt es noch Visionen und Orakel als religiöse Ausnahmezustände. Vor dem Hintergrund dieser Einteilung ergibt sich eine allgemeine Definition des Traumgesichts als Zukunftsaussage. Und nach Artemidor ist es wiederum kein Gott oder sonst eine metaphysische Instanz, die sich hier äußert, sondern, das war in dem Zitat eben schon zu hören gewesen, es ist unsere eigene Seele, die durch diesen Traum, dieses Traumbild, sich an uns wendet mit bestimmten Prophezeiungen. Das Zitat nochmal, oder ein Zitat nochmal, das Traumgesicht ist eine Bewegung oder ein vielgestaltiges Bilden der Seele, das das Bevorstehende, Gute oder Böse anzeigt. Unter dieser Voraussetzung prophezeit die Seele alles, was sich im Laufe der Zeit über kurz oder lang ereignen wird, durch eigene natürliche Bilder, die auch Grundformen genannt werden, weil sie, die Seele glaubt, wir vermöchten in der Zwischenzeit mit Hilfe vernünftigen Denkens die Zukunft erkennen. Zitat Ende. Also, es ist die Seele, die diese natürlichen Bilder aus sich heraus produziert und uns schickt. Beachten Sie auch, sie prophezeit im Prinzip alles, was sich ereignen wird. Und unsere Seele verlässt sich sozusagen darauf, immer aus Artemidors Sicht, dass wir in der Zwischenzeit mit Hilfe unseres vernünftigen Denkens die Zukunft dann auch schon erkennen können, aufgrund dieser Bilder. Der Sinn der Sache, also der Deutung dieser vorausweisenden Seelenbilder, ist dabei nun nicht, dass wir den kommenden Ereignissen etwa ausweichen könnten oder sie noch rechtzeitig verhindern oder dergleichen. Der Sinn der Traumdeutung oder auch, also ich hatte das den griechischen Namen genannt, Oneirokritikon, der Traumkritik, müsste man sagen, die Artemidor beherrscht und propagiert in seinem Buch. Der Sinn ist vielmehr ein lebenspraktisch ertüchtigender Sinn. Man könnte auch sagen, ein ethischer Sinn. Das Wissen um das, was kommt, oder überhaupt das, was die Seele mir sagen will, ist nicht dazu da, um das jetzt um die Zukunft irgendwie zu manipulieren, sondern dass ich dieses Wissen habe, festigt meine eigene Haltung gegenüber meinem Schicksal. Ich gehe gefasst und wissend auch auf unangenehme Situationen zu, im Wissen um deren Unvermeidlichkeit. Und umgekehrt kann ich eben auch auf das Gute, das mir die Seele, eben damit ich auch eine solche Stärke finde, vorweg schon gezeigt hat, vertrauen, bevor es eingetroffen ist. Also es hat einen charakterfestigenden Sinn, dass die Seele auf diese Weise mir zur Zukunft etwas sagt. Und diese Charakterstärkung läuft hinaus auf einen Handlungs- oder Lebensstil der vorsorglichen Umsicht angesichts der Wirren des Schicksals. Da hinein gehört die Traumdeutung als Lebenspraktik und das ist ihr Ziel. Was außerdem noch ihr Ziel ist, ist sicherlich die Vermeidung überflüssiger Sorgen. Also auch ein Faktor, der uns sozusagen eher charakterlich schwächt oder unsicher macht. Die Vermeidung nämlich durch die Fülle aller denkbaren Zukunftsmöglichkeiten uns ständig zu irritieren. Und das kann ja also ganz praktisch relevant sein, zum Beispiel bei Finanzentscheidungen oder dergleichen. Ich muss nicht alle theoretisch denkbaren Möglichkeiten gleich wichtig nehmen. Auch dazu dient die Traumdeutung. Nur wovon die Seele auch bereits gesprochen hat oder mir Zeichen geschickt hat, muss dann nochmal näher bedacht werden und nur diese Dinge bedürfen der wirklich tiefgreifenden Sorge. Auch dafür ist es also gut, die eigenen Traumgesichte zu beherrschen sozusagen oder die Deutung der eigenen Traumgesichte. Dann gibt es noch einen zweiten ethischen Effekt. Er ist etwas anders gelagert und der knüpft sich nun wiederum an die Enhypnia, also diese Zustandsträume, die gerade nicht diesen vorausweisenden, diesen prophetischen Charakter haben. Die Enhypnia richten sich ja auf das direkte Begehren. Was mein Körper im Moment will, zeichnet sich in den Enhypnia ab. Auch an diesem ethischen Nebeneffekt kann man einiges ablesen, also insbesondere eben was die Beschaffenheit der antiken Moralität angeht. Auch hieran knüpft sich sozusagen ein technischer, ein lebenspraktischer Effekt, um meine eigenen Enhypnia zu wissen. Nach Artemidor nämlich träumen tugendhafte Individuen, also Menschen, die sich selbst auch in ihrem leiblichen Begehren im Griff haben, die sich ausbalanciert verhalten können, also die Kunst einer Art Selbstführung beherrschen, sie träumen zunehmend weniger solcher Enhypnia. Im Grenzwert träumen sie eigentlich gar keine Enhypnia mehr, weil sie eben diese unmittelbaren Bedürfniseffekte in ihrem eigenen Körper gar nicht mehr haben. Bei ihnen besteht die Traumwelt ausschließlich aus den von der Seele her gegebenen Oneiroi mit diesen klugen Vorblicken auf die Zukunft. Heißt, in der Frage, wie viele Zustandsträume und wie viele auf der anderen Seite Traumgesichte ich habe, steckt so eine Art moralisches Anreizsystem. Will ich mich moralisch perfektionieren oder will ich wissen, ob so meine ganze Lebens- und Selbstführung, meine Körperpflege, mein Umgang mit meinen Gelüsten und so weiter in Ordnung ist, dann muss ich im Grunde meine Träume auswerten und das so als tägliche Rückmeldung nehmen. Hatte ich jetzt viele Enhypnia oder wenige oder wie ist das? Träume ich zu viele platte Bedürfnisträume, dann fehlt mir die ethische Balance. Dann muss ich sozusagen was tun. Auch für diesen Zweck, also jetzt nicht im Blick auf die Zukunft, sondern so im Blick auf die eigene Selbstführung, kann die Inanspruchnahme eines professionellen Traumdeuters eine Hilfe sein, wo ich ihn ganz bestimmt brauchen werde, oder mindestens ein solches Traumbuch, ist bei der Entschlüsselung der schwierigen, zukunftsbezogenen Traumgesichte, die diese allegorische Form haben. Das liegt unmittelbar auf der Hand. Träume, die nicht einfach zeigen, was passieren wird, sondern irgendwie mit verhüllten Anspielungen arbeiten, das sind sozusagen harte Nüsse. Und das zu deuten, erfordert Wissen, eine spezifische Sorte von Wissen. Das ganze dicke Traumbuch des Artemidoros ist ein Nachschlagewerk, das solche verhüllte Traumzeichen enthält und deren Folgen aufführt. Sie können sich die Details, also dieses Textes, wir stellen davon etwas ins Netz, bei diesem Netzangebot, was gegen Weihnachten freigeschaltet wird, dann mal ansehen. Es gibt auch übrigens eine schöne Ausgabe dieses Traumbuchs, allerdings ist die vergriffen. Also wenn man das haben möchte, müsste man im Internet vielleicht antiquarisch gucken oder so. Im Moment ist es leider im Buchhandel nicht zu haben. Wir stellen also einige Passagen aus dem Traumbuch ins Netz und wer Interesse hat, kann sich da mal rein vertiefen. Nun ist für uns nicht so schrecklich interessant, was jetzt Artemidoros im Einzelnen da für Bedeutungen bestimmten Traumbildern zuschreibt. Werfen wir vielmehr in der verbleibenden Zeit nochmal einen näheren Blick auf das Verfahren des Artemidoros. Und behalten wir jetzt wieder unseren roten Faden im Blick, nämlich die Arbeitsfrage nach dem Status der Träume und nach dem Verhältnis von Traum und Wirklichkeit. Artemidor beginnt sein Traumbuch mit programmatischen Aussagen zu seiner eigenen Methode. In dieser Hinsicht ist er ein Theoretiker. Also das ganze Nachschlagewerk kann man einerseits so als profane Form von Literatur betrachten, aber gerade die Einleitung ist wirklich theoretisch interessant und gehört von meinen Begriffen sozusagen, was das angeht, auch in die Galerie der klassischen Traumtheorie. Betrachten wir jetzt diese Methodik, die Artemidor am Anfang klar deklariert, dann zeigt sich mehreres. Und weil diese Stellen sehr schön sind, möchte ich Ihnen jetzt auch einige Passagen vorlesen, also etwas längere Passagen. Zum einen versteht sich Artemidor, ich hatte schon gesagt, das Buch verzeichnet Träume und Folgen. Es verzeichnet also nicht, beachten Sie das, Träume und Deutungen, sondern Träume und was danach passiert ist, ganz positivistisch. Artemidor versteht sich gleichsam als empirischer Forscher. Sein Traumbuch, das ist sozusagen der Gestus, mit dem er diese ersten Abschnitte auch schreibt. Sein Traumbuch ist eben deswegen, sagt er, von so einer besonderen Verlässlichkeit und Qualität und stellt damit alle anderen Traumbücher in den Schatten, weil es eben nicht so ist, dass er bloß Überliefertes abgeschrieben hat oder irgendwelche Autoritäten zitiert, die behaupten, das und das würde ein Traum bedeuten. Und weil er natürlich schon gar nicht mutmaßt, sondern weil er ganz akribisch nur die durch mehrfache Mitteilung bestätigte Erfahrung über tatsächliche Folgen von Träumen gelten lässt. Zitat: Fast alle meine Vorgänger, so schreibt er, haben in ihrem Streben nach schriftstellerischem Ruhm und in der Meinung, sich einzig dadurch einen Namen zu machen, wenn sie Bücher über Traumdeutungen hinterließen, voneinander abgeschrieben. Dabei haben sie entweder die trefflichen Darlegungen der Alten verkehrt ausgelegt oder zu deren knappen Ausführungen eine Menge unwahrer Zusätze gemacht. Denn sie ließen sich nicht von der Erfahrung leiten, sondern schrieben aus dem Stegreif, so wie einem gerade der Sinn stand. Und die einen bekamen die gesamte Fachliteratur der Alten in die Hand, die anderen nur einen Bruchteil, denn einige Werke, die wegen ihres hohen Alters selten und verderbt sind, entgingen ihnen. Was meine Person anbetrifft, immer weiter jetzt Artemidor, was meine Person anbetrifft, so gibt es kein Buch über Traumdeutung, das ich nicht erworben hätte, weil ich in dieser Hinsicht von großem Ehrgeiz erfüllt bin. Außerdem habe ich viele Jahre hindurch mit Wahrsagern, die auf Märkten ihre Kunst anbieten, verkehrt, obwohl sie verschrien sind und von den Herren mit den ehrwürdigen Mienen und den hochgezogenen Augenbrauen Landstreicher, Schwindler und Bettelpack tituliert werden. Ich gab aber nichts auf diese Verleumdung und unterzog mich in den Städten und auf den Festversammlungen Griechenlands, in Kleinasien, Italien und auf den größten und bevölkertsten Inseln der Mühe, alte Traumgesichte und ihre Ausgänge in Erfahrung zu bringen. Es war rein unmöglich, auf andere Weise Übung in dieser Kunst zu erwerben. Daher kommt es, dass ich aus dem Vollen schöpfen und über jede einzelne Frage Auskunft geben kann und so, dass ich ohne unnützes Geschwätz die reine Wahrheit sage. Zu allen Punkten, die ich vorbringe, werde ich einleuchtende und allgemein verständliche Nachweise geben in einfacher Form. Zitat Ende. Sie merken, worauf dieses selbstbewusste Methodenprogramm im Grunde hinausläuft. Artemidor scheint hier im Grunde nämlich nichts anderes zu postulieren als das Projekt einer regelrechten Traumwissenschaft. Mehrfach bestätigte Erfahrung, nichts vom Hörensagen, nichts Spekulatives, ganz vollständige Recherche und dergleichen. Und zwar einer Erfahrungswissenschaft des Traumes, der Traumausgänge, der Relation zwischen Traum und Ausgang. Er spricht hier ja nicht etwa vom Lesen von Traumzeichen oder einer Auslegung von Traumbedeutung oder dergleichen, sondern er konzentriert sich ganz auf das Objektivitätsideal eines empirischen Vorgehens. Es geht um die berichteten Träume und dazu ermittelte, also mehrfach bestätigte tatsächliche Ausgänge dieser Träume. Eine zweite Passage zeigt dieses Ziel eines empirischen Fundaments ebenfalls sehr deutlich. Artemidor erklärt in dieser Passage ganz zu Anfang seine Absichten bei der Abfassung und Publikation seines Buchs. Das zitiere ich jetzt auch nochmal. Ich werde damit, also mit der Verbreitung des Buches, zweierlei erreichen. Einerseits werde ich denen, die die Weissagungskunst selbst und ihre Disziplinen beseitigen wollen, ohne jede Polemik, aber mit einem Rüstzeug entgegentreten, das nicht gewöhnlicher Art ist, indem ich die Erfahrung ins Feld führe und das Zeugnis der Traumerfüllung, das ausreichen dürfte, um aller Welt gegenüber standzuhalten. Andererseits werde ich denen, die zwar von der Weissagekunst Gebrauch machen, die aber, weil sie keinen zuverlässigen Leitfaden in die Hand bekommen haben, völlig ratlos und schon nahe dran sind, dieselbe zu verachten und ihr den Rücken zu kehren, eine heilsame Anleitung geben, die statt der bisherigen Ratlosigkeit Rettung verspricht. Das war das Ende des Zitats. Nehmen wir diese Art der strengen Wissenschaft, also diesen empirischen Programm des Artemidor, so fremd uns das Schein mag, so fremd uns das zu sein Schein mag, bezogen auf den Gegenstand Traum, bewusst einmal ganz ernst. Dann folgt daraus für die Frage nach dem Status des Traums und nach der Unterscheidungslinie von Traum und Wirklichkeit ein für unsere Begriffe recht merkwürdiges Ergebnis. Im Grunde scheint nämlich Artemidor seine Traumwissenschaft als eine Wirklichkeitswissenschaft zu verstehen und zu praktizieren. Genau so geht er an sie heran. Er versammelt Wissen sozusagen über die wirklichen, tatsächlichen Wirkungen, Effekte des Traums. Und er tut das im Grunde wie ein Naturwissenschaftler. Im Duktus ähnelt seine erfahrungswissenschaftliche Orientierung ganz, wenn wir jetzt sagen Naturwissenschaft, tatsächlich dem, was in dieser Zeit an Naturwissenschaft vergleichbar zu haben war, beispielsweise der Vorgehensweise der antiken Naturgeschichte oder den medizinischen Wissenssammlungen der Zeit. Also diese Verfahrensweise ist stark skeptisch geprägt, Sie haben das gemerkt, sozusagen erst empirisch erhärten, bevor wir eine Folge als tatsächliche Folge auch anerkennen, nicht bloß auf zu wenig Indizien gegründet irgendwas für gesichert erklären. Wir sehen hier, dass der wissende Umgang mit dem Traum in der Antike also nicht nur den Charakter einer wichtigen Lebenspraktik besaß, etwas, was man so im Alltag eben verwendete, und dass es auch keineswegs Sinn hat, hier von irgendeiner also eine Art Aberglauben oder dergleichen auszugehen, sondern dass es zumindest aus der Sicht des Traumbuchs beim geschickten Zugriff auf die anfallenden Träume tatsächlich galt, ein bestimmtes Stück Wirklichkeit zu erschließen. Es handelt sich freilich um ein eingestandenermaßen verwickeltes und kompliziertes Stück Wirklichkeit. Man muss das gelernt haben. Es erfordert eine bestimmte Form von wissenschaftlicher Bildung vielleicht sogar, um mit diesem komplizierten Stück Wirklichkeit etwas anfangen zu können. Eben deswegen besteht ja die Gefahr, wie es an der zitierten Stelle hieß, dass so viele Traumverwender praktisch dann scheitern an der Weissagekunst und die ganze Weissagekunst unnötigerweise aus Artemidors Sicht dann in Verruf kommt und sich auch diejenigen, die das probiert haben, abwenden. Das wäre jedoch irrational, nach Artemidor, sich von diesem etwas komplizierteren Stück Wirklichkeit, für das es eben einer gewissen Bildungsanstrengung bedarf, abzuwenden. Wer die Praktik der Traumdeutung ernst nimmt, sich nicht einfach banausenhaft verhält, sozusagen, bezogen auf die Träume, wer die Übung nicht scheut, der gewinnt etwas, was diejenigen verschenken, die den Traum leichtfertig oder die leichtfertig dem Traum sozusagen seine Rationalität absprechen. Letztlich verzichtet man auf eine rational vorhandene Chance, wenn man diese Traumkunde nicht erwirbt oder jedenfalls nicht dieses Wissen nutzt, das bestimmte Experten da bereitstellen. Wer die Traumdeutung ignoriert, verzichtet letztlich auf ein Stück Wirklichkeitsmacht. Dies zu Ende gedacht, würden diejenigen, die auf Traumwissen verzichten, sozusagen in einer von mehr irrealen Mutmaßungen durchzogenen Welt leben, als diejenigen, die sich der ethischen Übung in jener von der Seele geforderten Voraussicht unterziehen und dann nicht zuletzt dank der Wirkung ihrer Oneiroi, ihrer Zukunft, aufgeklärt, stark und wohlorientiert entgegensehen können und dann auch entsprechend stark, ruhig, rational und gefestigt handeln. Ich habe das jetzt ein bisschen zugespitzt. Sie sehen, wie hier der Traum geradezu auf der Seite der Wirklichkeit auftaucht und eine Dimension ist, mit der sich Irrationales beseitigen lässt. Für uns ganz, also geradezu eine Verkehrung der Vorzeichen, weil wir ja gewöhnt sind, den Traum jetzt gerade auf die Seite der irrationalen und naiven Spekulation zu ordnen und sagen würden, also das Ablassen von irgendwelchen Deutungsanstrengungen wäre sozusagen der erste Einstieg in eine also empirisch sinnvolle Vernunftperspektive. Ich habe jetzt zu den konkreten Analyseverfahren des Artemidor relativ wenig gesagt. Also die Frage, wie genau legt man denn jetzt so ein allegorisches Traumgesicht aus, wenn da ja immer indirekte Bezüge eine Rolle spielen. Wen das interessiert, also wie inhaltlich der Artemidor bestimmte Traumbilder, bestimmten Folgen, guten oder schlechten Folgen für den Betroffenen zuordnet, der kann das nachlesen, beispielsweise bei Michel Foucault in dem Buch Die Sorge um sich. Foucault hat dort die allegorischen Träume und die Aussagen, die das Traumbuch des Artemidor dazu enthält, untersucht, weil er hat das als Quelle verwendet, um ganz bestimmte Bewertungssysteme, die sexuelle Fragen betreffen, zu untersuchen, sozusagen rückzuschließen auf solche Kodierung solcher sexuellen Themen in der Antike. Das ist eine Möglichkeit, wie man so ein Traumbuch natürlich auch nutzen kann. Man kann sozusagen diese Ethik auch bezogen auf ihre inhaltlichen Maßgaben untersuchen, wenn man die einzelnen Traumbeispiele und ihre Folgen bei Artemidor auseinandernimmt. Dann kann man fragen, Foucault hat das getan, welche sexuellen Handlungen galten im 2. Jahrhundert nach Christus als gut für den Betroffenen, welche galten als schlecht, welche hatten sozusagen mit Wohlstand und Fülle verbundene Assoziationen, was gilt als ungesund oder irgendwie rufschädigend oder dergleichen. Mit den Augen des Historikers kann man also aus diesem Bedeutungssystem sozusagen dann doch letztlich einiges heraus. Also, wobei Bedeutung ist ja schon wieder das falsche Wort. Also aus der Zuordnungsweise der registrierten Folgen von Träumen zu dem, ob sie für das Subjekt gut sind oder nicht, kann man bestimmte Bewertungslogiken rauslesen. Das war jetzt hier gar nicht mein Thema. Sie haben gemerkt, mein Interesse an dem Traumbuch war ein ganz anderes. Ich denke, von heute aus gesehen ist es faszinierend, wie der Traum noch über diese physiologisch-physikalische Natur hinaus, die er ja auch schon bei Aristoteles zugesprochen bekommen hat und die darauf hinausläuft, dass der Traum etwas sehr Diesseitiges, sehr Normales, Vitales, zum Körpergehöriges ist. Es ist faszinierend, wie der Traum noch darüber hinaus mit der Wissenschaft des Artemidor eine geradezu kompakte Wirklichkeitsdichte bekommt. Und zwar nicht nur, indem seine Entstehung erklärbar ist, wie gesagt, das hatten wir bei Aristoteles, sondern eben auch in der Frage der Korrespondenz von Traumbild einerseits, Traumgesicht, das sich auf Zukunft oder Zukünfte bezieht und der Auslegung dieses Gesichts, sodass sich diese Zukunft als Wissen zum Teil meines Habitus in der Gegenwart machen kann. Der gedeutete Traum gibt quasi dem Kenner jedenfalls ein greifbares, hilfreiches Stück an realem und vernünftigem Wissensvorsprung in die Hand. Das finde ich sehr faszinierend an diesem Text. Und ich denke, wir sollten diese Perspektive, die für uns schwer einzunehmen ist, nicht zu schnell als trivial oder gar einfältig beiseite wischen. Wir sollten eher versuchen, diese radikal fremde Optik auf uns wirken zu lassen und sie in gewisser Weise als Kontrastfolie, auch für das, was später kommt, im Blick zu behalten oder jedenfalls im Hinterkopf zu behalten. Die Traumdeutung konnte in der Antike tatsächlich so etwas sein wie eine Erfahrungswissenschaft. Eine präzise oder auf Präzision angelegte und ihre eigenen Präzisionskriterien auch offenlegende Erfahrungswissenschaft. Eigentlich eine Wirklichkeitswissenschaft, wie sie für uns beispielsweise die empirischen Sozialwissenschaften oder dergleichen sind, oder auch die Physik. Eine Wirklichkeitswissenschaft, jedenfalls wenn man diesen kraftvoll vorgetragenen Anspruch des Artemidor ernst nimmt, dessen Traumbuch übrigens in unzähligen Ausgaben und Auflagen in der antiken Welt und auch in den Jahrhunderten danach zirkulierte. Das ist auch wichtig zu wissen. Also wir haben da jetzt nicht einen marginalen Text vor uns, sondern einen mit einer immensen Wirkungsgeschichte. Ich komme auf diese für uns eigentümliche, aber ich denke alles andere als triviale Fremdheit dieser heute vorgestellten antiken Perspektive auf das Träumen im Laufe der Vorlesung sicherlich noch verschiedentlich zurück. Eben mit der Frage danach, wie anders und was daran genau wirklich anders ist, um das sozusagen immer wieder auch einzuholen für uns, die wir mit anderen Selbstverständlichkeiten zu leben gewohnt sind. Worauf ich vor allem zurückwerden komme, ist auf die damals so eigenartige Nähe dieser gleichsam handfest genommenen und praktisch verwendbaren Traumerfahrung, die sozusagen leiblicher Natur ist, die mit der Seele oder auch mit so einer Schwingungsphysik zu tun hat. Auf die Nähe dieser handfesten Traumerfahrung zu dem, was man heute das Wirkliche nennen würde. Also zum Beispiel zum Bereich der Wahrnehmung oder der mit Wahrnehmung einhergehenden Erfahrung. Auch das ist ja interessant. Für Artemidor ist es kein Problem, Folgen von Träumen, die natürlich per Wahrnehmung registriert werden, mit den Träumen zu verknüpfen. Das heißt, auch hier haben wir sozusagen keinen ontologischen Bruch zwischen der einen Sphäre, der des Träumens, und der des Wahrnehmens auf der anderen Seite. Mit Aristoteles wie auch mit Artemidor, und an diesem Punkt Artemidor wahrscheinlich Aristoteliker gewesen, bedarf es offenbar gar keines übergeordneten, die Traumerfahrung letztlich irgendwie ausgrenzenden allgemeinen Wirklichkeitskriteriums. Eines einheitlichen Wirklichkeitskriteriums, das uns vorweg sozusagen ganze Erfahrungsfelder als unwirklich in das Reich des Illusionären wegverweist. Umgekehrt stellt auch die Wahrnehmung, die Wachwahrnehmung, nicht das übergeordnete und letztgültige Wirklichkeitskriterium dar. Es spielt eine Rolle, aber die Wahrnehmung ist fallibel, wie auch die Träume fallibel sind, also fehlbar. Für Aristoteles wie auch Artemidor reduziert sich die entscheidende Frage, ab wann etwas überhaupt als Traum zu betrachten ist und nicht vielmehr als authentische Aktualwahrnehmung, nicht auf die Überprüfungsinstanz der Wahrnehmungsorgane, an denen sozusagen ein großer und monopolistischer Wirklichkeitsbegriff hinge, sondern diese Frage nach der Differenz von Traum und Wachwahrnehmung beschränkt sich für Aristoteles und Artemidor einfach auf die Differenz zwischen Wachsein und Schlaf. Es gibt also, könnte man sagen, nicht eine Wirklichkeit, die auf der Wachwahrnehmung basiert, aus der dann per se der Traum herausfällt, sondern so etwas wie das moderne Wort wirklich in diesem totalen Sinne kennen die Griechen. im Grunde gar nicht. Und es ist auch bezeichnend, dass es eigentlich keine Vokabel gibt, die man so übersetzen kann. Wir haben eher so etwas wie sozusagen nebeneinander stehende Regionen, die alle in irgendeiner Weise im Körper ihren Nullpunkt haben. Eine Wachwirklichkeit und eine Schlafwirklichkeit, könnte man sagen, die sich aber aufeinander auf mannigfaltige Weise durchaus beziehen können. Und es gibt ja auch noch weitere, das hatte ich kurz erwähnt, also diese Zwischenzustände beim Einschlafen, auch wenn wir krank sind, haben wir bestimmte durchaus wirkliche Sensationen, wiederum anderer Art. Und diese Regionen, sagen wir mal, der Wachwirklichkeit, der Schlafwirklichkeit etc., sind auch praktisch, man könnte fast sagen technisch miteinander verbunden. Ich kann damit umgehen. Und zwar als Individuum. Bei Artemidor haben wir das Expertenangebot, also diese Verwissenschaftlichung, wenn man so sagen will, die bei Artemidor schon mitgedacht ist, ist ein Teil auch des griechischen Alltags und der griechischen Realität, aber im Kern kann ich das auch selber tun. Also diese praktische Verbindung dieser verschiedenen Wirklichkeitsregionen findet eigentlich bei mir selbst statt. Und auch die Seele, von der da die Rede war, ist ja sozusagen kein irgendwie transzendentes, jenseitiges Etwas, sondern ist sozusagen ein ureigenstes meines Leibes selbst. Durch das Einschlafen und durch das Aufwachen wechsle ich gleichsam zwischen diesen Regionen die Felder, und wie wir von Artemidor hörten, die Oneiroi, die Traumgesichte etwa, die wirken auch wirklich auf die Wachwirklichkeit ein. Das aktiviert mich, und wenn ich einigermaßen beieinander bin, werde ich durch den Traum angetrieben. Sie sind ein sinnvoller Aktivierungs- und Kräftigungsfaktor, den wir im Alltag gleichsam bei uns haben und wenn wir vernünftig sind, auch einsetzen sollten, wie anders gewonnenes Wissen auch. Das ist also das Interessante, diese andere Perspektive der Antike. Ich fasse jetzt auch noch mal kurz in wenigen Sätzen zusammen, was ich heute versucht habe, an diesen beiden durchaus unterschiedlichen, aber in vielem auch aufeinander bezogenen Kontexten Aristoteles und Artemidor deutlich zu machen. Erstens, die antike Philosophie behandelt den Traum keineswegs als Sprachrohr der Götter. Aristoteles bietet vielmehr eine physiologische, eine geradezu positivistische Erklärung des Träumens. Stichwort, der Traum entsteht durch Nachwirbel der Wahrnehmung im Schlaf. Zweitens, der Deutbarkeit von Traumvorstellungen sind nach Aristoteles enge Grenzen gesetzt. Sichere Zukunftsaussagen hält er für unmöglich. An sich jedoch gehört die Analyse der eigenen Träume durchaus zum antiken Alltag. Aus der Sicht des Traumbuchs des Artemidoros von Daldis lassen sich dann näher hin unter diesem Deutungsgesichtspunkt Zustands- bzw. Bedürfnisträume ohne Zukunftsbezug, die Enhypnia, und zukunftsbezogene Traumgesichte, Oneiroi, zuverlässig unterscheiden und deuten. Träume haben für den Traumverwender einen großen praktischen Nutzen und im Sinne der Ertüchtigung im Umgang mit dem Schicksal auch einen sozusagen handfesten ethischen Wert. Drittens, das Deutungsverfahren des Artemidor kennt unter anderem diese allegorischen Traumgesichte. Sie zeigen Künftiges an, aber in verschleierter Form und sind daher der professionellen Auslegung bedürftig. Artemidor zufolge gewinnt die Auslegungskunst Sicherheit, wenn sie sich ganz auf die tatsächliche Erfahrung stützt. Empirisch ermitteltes Wissen um den tatsächlichen Ausgang von Träumen ergibt aus seiner Sicht einen wirklich zuverlässigen Leitfaden, ich betone das jetzt, das Wort, das prekäre Wort, mit dem man wirklich in den Träumen enthaltenen Gewinn aus diesen auch ziehen kann. Viertens, so etwas wie die für uns heute normale Trennung von Traum und Wirklichkeit im Zeichen einer Wirklichkeit, die nur auf die eine Seite, nämlich auf die Seite der Wirklichkeit gehört, lassen die antiken Quellen gerade nicht erkennen. Die Antike kennt nicht in dem Sinne eine Wirklichkeit, aus der per se der Traum herausfiele. Im Gegenteil, Artemidors Traumdeutung hat im Grunde den Charakter einer Art regionalen Wirklichkeitswissenschaft des Traumes. Auch das im Schlaf Erfahrene ist, wenn man so will, auf seine Weise eine wirklich bedeutsame, eine praktisch bedeutsame Erfahrung, und hat für eine umsichtige, vernünftige Lebensführung in der Zeit des Wachseins seine eigene Form von Gewicht. Und fünftens, das weichenstellende Kriterium in der Frage, ob man etwas als Traumwirklichkeit oder als Wachwirklichkeit betrachtet, ist bei Aristoteles wie Artemidor nicht eine qualitativ irgendwie unterschiedliche Beschaffenheit der jeweiligen Vorstellungsart. Bei Aristoteles sind, das haben wir gesehen, die Traumvorstellungen beispielsweise einfach schwächere Nacheindrücke der Wahrnehmung. Also es gibt da keinen qualitativ gewaltigen Unterschied. Das Kriterium ist vielmehr einfach ein praktisches, ein leiblich praktisches. Hat man die fraglichen Vorstellungen im Wachen gehabt oder im Schlaf? Trügerische Eindrücke wiederum gibt es sowohl in der Wachwahrnehmung als auch in der Traumwahrnehmung. Ebenfalls aber, das ist der Umkehrschluss, sind in beidem auch jeweils Gewissheiten möglich. In der Wachwahrnehmung und in der Traumwahrnehmung oder vielleicht auch so etwas wie Wahrheit. Man muss eben nur mit der jeweiligen, modern gesprochen mit der jeweiligen Expertise, diese Felder jeweils sachgerecht erschließen. Ja, so viel für heute. Danke fürs Zuhören. Ich war jetzt 3 Minuten zu lang.